Die kommunistische Partei der Schweiz widmete dem Genossen Kim Jong-un ein Geschenk. Der Generalsekretär der Partei, Massimiliano Ai, der als Leiter der Delegation der KP der Schweiz in der DVEK weilt, übergab am 9. August dem Mitglied des Politbüros und stellvertretenden Vorsitzenden des ZK der Partei der Arbeit Koreas, Ri Su-yong, das Geschenk.